Die Nacht war sternenklar und bis auf die Stimmen der beiden Mädchen herrschte Stille. Victoria und Mary Ann hatten sich mitten in der Nacht aus dem Pensionat geschlichen, um sich selbst ein Bild von den Geschehnissen am Hause von Mr. Horowitz zu machen. Nun stellten sie ihre Räder ab und gingen die letzten Meter bis zum Haus zu Fuß. Jetzt bei Nacht sehen die Bäume aus, als hätten sie Arme. Ja, aber gebrochene Arme, so wie die abstehen. Bei Tag wirken sie kein bisschen unheimlich. Jetzt mach dir nicht schon wieder ins Höschen. Ja, was dieser komische, humpelnde Mann wohl von Mr. Horowitz will? Es ist doch nicht normal, mitten in der Nacht vor anderen Leuten Häusern rumzulungern. Hast du Emmas Gesicht gesehen, als wir ihr sagten, dass wir diesem Mann auflauern wollen? Beth hingegen wäre wohl gerne mitgekommen. Aber wer krank ist, muss das Bett hüten. Und sie trötet ja wie ein Elefant. Wie ein Ausgewachsener. Sie hätte nicht nur den Mann verscheucht, sondern gleich alle Dorfbewohner aufgeweckt. Sei mal leise, da ist jemand. Wo denn? Komm hier rüber. Da steht jemand im Schatten. Das ist Mrs. Bingle. Sie will uns zu sich holen. Ach, red nicht so einen Unsinn. Hallo? Entschuldigen Sie? Die Frau sieht seltsam aus. Sei bloß vorsichtig. Sie greift dich an. Achtung, Victoria. Was wollen Sie von mir? Was soll ich tun? Victoria, lassen Sie meine Freundin los. Schnell, komm weg von hier. Ich wollte mich verirren. Hilfe, Hilfe. Ruhig, Mädchen. Rührt euch nicht. Was war das? Sie ist einfach zerplatzt. Ganz ruhig, ihr zwei. Für heute habe ich das Wesen vertrieben. Victoria? Mary Ann? Lassen Sie die Finger von dem Mädchen. Wenn nicht, wartet. Der Herr hat uns geholfen. Sie sind Mr. Sikorski. Wir haben Sie am Bahnhof getroffen. Das ist korrekt. Und Sie? Sind Sie nicht der junge Mann von gestern Nacht? Allerdings. Und Sie schleichen hier schon wieder herum? Ein Glück für Ihre Freundinnen, würde ich meinen. Es war kein harmloses Wesen, dem Sie begegnet sind. Wissen Sie mehr darüber? In der Tat. War diese Frau ein Geist? Hier ist nicht der richtige Ort und erst recht nicht die richtige Zeit, um davon zu berichten. Wir sind an irgendwelchen Schauergeschichten auch nicht interessiert. Falls ihr doch mehr darüber erfahren wollt, dann besucht mich morgen im Wirtshaus von Mrs. Kelly. Ich habe bei der guten Frau ein Zimmer. Sie glauben doch nicht, dass sich die beiden jungen Damen mit Ihnen in einem Wirtshaus treffen werden. Kannst du uns nicht begleiten, Ben? Ich halte das für keine gute Idee. Kommen Sie ruhig mit, junger Mann. Ich habe selbstverständlich nichts dagegen. Bitte, Ben. Und? Gut, ich werde euch begleiten. Sagen wir um 3 Uhr? Das wird gehen. Na dann, ich wünsche den Herrschaften noch eine angenehme Nachtruhe. Ich habe die Ehre.